WDR 5. Neugier genügt. Verkehrsinfo Montreux und Schäbre, Stau und ca. 40 Minuten Zeitverlust. In der Verkehrsstadt auswärts auf der A3 zwischen dem Grenzübergang Saint. A6 Richtung Bern zwischen Kiesen und Muri. Sowie auf dem Westring ab Urdorf Nord bis zum Gubristunnel. Und Zeitverlust wahrscheinlich immer noch gegen eine Stunde. Und der Zeitverlust im Moment 1,5 Stunden. Allen eine ganz gute, eine sichere Fahrt. Die Prognosen sagen, je nachdem, mit welchen Annahmen man rechnet, bis 2025, 30 mindestens 50% Verkehrszuwachs. Und wenn sich diese Strecken, das im Prinzip letztlich eine Autobahn und ein Schienenstrang, eine Trasse anschauen, dann sind die heute schon fast rund um die Uhr sehr stark belastet und zu Spitzenzeiten regelmäßig überlastet. Da passen gar nicht 50% mehr drauf. Weder ein vierspuriger Autobahnausbau noch ein zweiter Schienenstrang könnten das Problem entschärfen, betont Wolfgang Stölzle, Logistikexperte an der Uni St. Gallen, und fügt hinzu. Da haben wir in der Schweiz schon eine Besonderheit, dass wir eine sehr hohe Akzeptanz der Bahn haben und ein beachtlicher Anteil der Berufspendler beispielsweise zwischen Zürich und Bern mit dem Zug fährt. Und das bedeutet, sie werden zu den Stoßzeiten in den Zügen keinen einzigen Sitzplatz mehr finden. Die fahren momentan halbstündlich und fahren voll. Mehr ist nicht drin, denn wenn sie auf einen Viertelstundentakt gehen, das wurde auch schon untersucht, dann würde das bedeuten, dass der Güterverkehr von der Strecke fliegt. Anders als in Deutschland gibt es in der Schweiz also eine Konkurrenzsituation, nicht nur auf der Straße, sondern auch auf der Schiene. Für die Logistik- und Speditionsunternehmen sehr schwierig, denn es gibt einfach zu wenig Platz, um Schiene und Straße auszubauen. Peter Sutterlüthi hat 30 Jahre lang die Logistikbereiche der Schweizer Post geleitet, auch international. Von daher weiß er ganz genau, wie sich die Bedürfnisse der Logistikbranche verändern. Gefragt seien flexible Systeme. Nur damit, betont Sutterlüthi, könne man Erfolg haben, und schlägt vor. Ich glaube schon, dass das Richtige ist, dass man mal einen größeren Teil der Güter wegnimmt von der Straße und damit auch in einer neuen Art und Weise die ganze Logistik erstellen kann, weil die Logistik wird immer kleinteiliger, die Lager in der Stadt sind zu teuer, also werden die abgebaut. Der Onlinehandel führt zu kleineren Gebinden, und so ist eigentlich die ganze Logistik, die heute auf diese großen Trucks konzentriert wird, nicht mehr zukunftsfähig. Deshalb setzt Peter Sutterlüthi auf ein Projekt, das einen ganz neuen Weg wählt. Dort, wo es noch Platz gibt. Unter der Erde. Der Name: Cargo Souterrain. Unterirdische Fracht. Cargo Souterrain, kurz CST, steht für eine Tunnelröhre in durchschnittlich 50 Metern Tiefe quer durch das Schweizer Mittelland von Ost nach West. Von St. Gallen über Winterthur, Zürich und Bern bis Genf. Mit Ablegern nach Luzern, Basel und Thun. Sutterlüthi ist Vorsitzender des Fördervereins, der das gigantisch anmutende System verwirklichen will. Bis 2030 soll ein erster Abschnitt über 67 Kilometer von Herkingen bis Zürich in Betrieb gehen. Eine richtige Entscheidung für den Probelauf, meint der Direktor des Dachverbands der Logistikbranche, Thomas Schwarzenbach. Die großen Logistikzentren für die Binnenverteilung liegen genau dort, wo CST die Planung ansetzt. Im Mittelland, Raum Herkingen, Oftringen, wo auch die Autobahnkreuze sind, wo auch die Bahnanbindung da ist, und der größte Wirtschaftsraum der Schweiz, Zürich. Man darf sich eine Entlastung der Straße erhoffen, genau zwischen diesen heute schon sehr stark belasteten Zentren. Und natürlich ist sehr elegant und attraktiv die Überlegung, dass das konstant läuft, ähnlich so wie ein Paternosterlift. Das hat schon einen Reiz, ist eine interessante Überlegung. In einer Videoanimation ist das System bereits in Funktion. Der erste Abschnitt verfügt über mehrere Stationen an strategisch sinnvollen Knotenpunkten. Bei diesen sogenannten Hubs können Paletten und Behälter abgeholt oder dem unterirdischen Transportsystem übergeben werden. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. H Hubs sind sozusagen oberirdische Stationen, Hubanlagen, mit denen Güter in den Tunnel hinunter oder aus ihm nach oben gebracht werden. Es sind Knotenpunkte, zum Beispiel direkt am Werk eines großen Produzenten oder an einem Ort, den mehrere Firmen leicht erreichen und Waren anliefern können. Dort werden die bereits auf Paletten gestapelten Waren in kleine Fahrzeuge geladen, von denen jedes 2 Paletten aufnehmen kann. Für einen reibungslosen und schnellen Betrieb der Hubs sorgen zur Ausfallsicherheit immer 2 Lifte. Jeder davon hat vertikal 5 Ebenen, auf die sich jeweils 3 Fahrzeuge laden lassen. Weil die Hubs gewissermaßen Nadelöhre darstellen, ist ihre Kapazität auf Hochleistung ausgelegt. Der Transport in die 6 Meter breiten Tunnels erfolgt bereits automatisch. Unbemannte Fahrzeuge bewegen sich mit einer konstanten Geschwindigkeit von 30 Stundenkilometern. Sie können frei auf den Spuren navigieren, zu Zügen gekoppelt sowie aus dem Verkehrsstrom ein- und ausgegliedert werden. Natürlich ohne andere Transporteinheiten dabei zu verzögern. Die Fahrzeuge sind flexibel lenkbar, weil sie nicht auf Schienen, sondern auf Rädern fahren und weil sie ihren Strom nicht wie Züge aus einer Oberleitung abgreifen, sondern aus den Spuren, Induktionsschleifen unter der Fahrbahn beziehen. Die Geschwindigkeit von 30 Stundenkilometern erscheint auf den ersten Blick langsam zu sein, doch die an der Planung beteiligten Unternehmen halten das für ausreichend. Wichtiger ist ihnen Zuverlässigkeit und Planbarkeit. Der Zeitgewinn für Hersteller kann bereits damit beginnen, dass sie, wenn sie einen eigenen Hub haben, aus der Produktion heraus laufend ausliefern können, ohne LKW mit Anhänger, ohne Güterzüge. Bisher müssen die Waren zunächst in eine Betriebszentrale geschickt werden, wo man sie auf LKW verlädt, die erst losfahren, wenn sie mit 32 Paletten voll sind, erklärt Peter Sutterlüthi. Bei uns muss dieser Umweg gar nicht mehr gemacht werden. Einzelne Paletten können direkt zum Verkaufspunkt geschickt werden. Und das ist ein Riesenvorteil, der neue Verkehrswege ergibt. Und darum sage ich, das Cargo-Souterrain-System wird die Logistikwelt verändern. Der rund um die Uhr laufende Transport würde das Just-in-Time-Geschäft, also das bedarfsgerechte Liefern, optimieren. Statt Waren wöchentlich anzuliefern, sie meist aber zwischenlagern zu müssen, könnten sie dann täglich zugestellt werden, betont Logistikprofessor Stölzle. Der Handel, zumindest auf den teuren Flächen, ist eigentlich dazu da, dass er verkauft und nicht dazu da, dass er lagert. Und das bedeutet am Schluss, dass sie eigentlich kontinuierliche Versorgung mit kleinen Sendungen benötigen. Das ist auch ein Megatrend. Ja, der Kölner Kaufhof zum Beispiel, das Urgestein der Kaufhofkette, liegt mitten in der Kölner City, wird meines Wissens mittlerweile 12-mal pro Tag beliefert. Weil sie können da nicht mit dem 40-Tonner hinfahren und eine riesen Sendung abladen, sondern das passiert in kleinen LKWs, die quasi kontinuierlich da andocken, um den Kaufhof voll zu machen. Freie Fahrt ohne Baustellen, ohne Staus, ohne Zeitverlust. Die gesamte Technik von CST soll aus der bereits heute, zum Beispiel in der Automobilindustrie üblichen, Hochregallager- und Montagehallentechnik kommen. Das verspreche Zuverlässigkeit. Doch was würde passieren, wenn plötzlich einer der Transportwagen wegen eines defekten Elektromotors ausfiele? Würde er im Tunnel einen Komplettstillstand auslösen? Johannes Graf, Projektleiter des bei der Planung federführenden Tunnelbauspezialisten CSD-Ingenieure, schließt das aus. Im einfachen Fall lässt man den einfach mal stehen. Man hat 2 Fahrspuren, amtlich und in der Mitte eine Servicespur. Im Prinzip, wenn Sie in den Tunnel reinschauen würden, das ist einfach ein Industriebetonboden mit Induktionsschleifen drin. Also diese Fahrzeuge, die können eigentlich jederzeit irgendwo einen Schwenk machen, also es braucht keine Weichen, nichts und entsprechend ist es hochflexibel. Für den Fall eines Brandes sollen Sensoren und Löschsysteme Schlimmeres verhindern, nah aufeinander folgende Wartungsschächte einen raschen Zugang von der Erdoberfläche verschaffen. Das Tunnelsystem ist klar auf bestimmte Güter zugeschnitten. Das sind im Wesentlichen palettierfähige Güter, also solche Güter, die auf Paletten passen. Das sind alle Formen, mehr oder weniger alle Formen von Konsumgütern, die Sie im normalen Handel kaufen können. Also Elektronik zum Beispiel, Textilien, Güter des täglichen Bedarfs. Schwergut, Schüttgut, Mineralöl und viele mehr, die sind völlig ungeeignet für das neue System. Die werden weiter auf der Schiene bleiben. Deshalb, so Logistikexperte Stölzle, der für CST eine Marktanalyse durchgeführt hat, sind die Großen des Einzelhandels, Schweizerisch Detailhandel, Mikro, Coop, Denner und Manor im Förderverein vertreten, genauso wie Logistik- und Speditionsunternehmen. Der Professor ist überzeugt. Das wird sicher auch einen Versuch geben, den Onlinehandel einzufangen, was in Paketen unterwegs ist. Das ist genauso palettierfähig, denn das ist der Bereich des Handels, der am stärksten boomt. Für Einzelgüter ist an der Tunneldecke eine dreispurige Pakethängebahn vorgesehen, die doppelt so schnell, also mit 60 Stundenkilometern laufen soll. Platz gäbe es in der Röhre darüber hinaus auch für Internetleitungen, sehr zu Nutzen der Schweizer Swisscom. Cargo Souterrain ist laut Plan auf Nachhaltigkeit angelegt. Im Vergleich zum Straßentransport liege der CO2-Ausstoß pro Gütertonne um 80% niedriger. Die Energie soll ausschließlich aus erneuerbaren Quellen kommen. Lärm entstehe praktisch nicht. Alles in allem ein ökologischer Befreiungsschlag? Ja und nein, meint der Geschäftsführer des Umweltdachverbands Landschaftsschutz Schweiz, Raimund Rodewald. Auf den ersten Blick natürlich sehr überwältigend, die Idee, dass man jetzt die oberirdischen Verkehrsachsen befreien könnte. Schiene wie Straße von dem zunehmenden Lastwagenverkehr, Warentransport. Die Frage ist natürlich, wenn man etwas oberirdisch entlastet, ist es dann wirklich eine Umweltentlastung? Irgendwann sind dann eben oberirdisch wiederum diese Grenzen erreicht, wo es dann um weiteren Ausbau geht und wo die Staulagen zunehmen, wenn nicht am Grundprinzip oder an der Grundproblematik dieses fast grenzenlosen Verkehrs wirklich mal gearbeitet wird. Rodewald schlägt deshalb bei der Lösung des Problems vor, dass der Einzelhandel grundsätzlich mit umweltbewussten, ressourcenschonenden Maßnahmen vorangeht. Gerade beim Warenverkehr muss man sich natürlich schon die Frage stellen, wie viel ist da nötig und wie viel ist natürlich einfach künstlich aufgrund der Marktrendite, der Margen, die immer enger werden und es natürlich dann erlauben halt, Waren über große Distanzen zu verfrachten, um sie an einem Ort billiger einzupacken und einem anderen Ort wieder anzubieten und zurückzutransportieren. Ob wir da einen intelligenten Gütertransport als solches haben, das sei natürlich dahingestellt. Ob der dann in sich intelligent ist, nur weil er dann unterirdisch verläuft, ist ja dann auch nicht gewährleistet. Einen wirklichen Befreiungsschlag sieht Rodewald, wenn mit Cargo Souterrain künftig im energieintensiven Mittelland die Starkstromleitungen unter die Erde kämen. Sie müssten ausgebaut werden, doch die Bevölkerung sei immer weniger bereit, neue Hochspannungsmasten zu akzeptieren. Da böte CST eine sehr gute Lösung. Vorläufer von Cargo Souterrain war übrigens um die Jahrtausendwende ein Transportprojekt im Ruhrgebiet mit dem Namen Cargo Cap, erläutert Stölzle, der damals einen Lehrstuhl an der Uni Duisburg-Essen hatte und das Projekt sozusagen vor Ort beobachten konnte. Man muss aber klar sagen, die Cargo Cap-Idee ist von einem ganz anderen Hintergrund entstanden. Man hat die Stollen im Ruhrgebiet gesehen und versucht dann auf Federführung von der Ruhr-Universität in Bochum, die quasi so eine Art Zweitnutzung zuzuführen. Das hat am Schluss nicht funktioniert, aus ganz unterschiedlichen Gründen sicherlich. Die Idee von Cargo Souterrain ist bewusst eine andere gewesen, nämlich die, dass man vom Markt herkommt. Heißt, anders als im Ruhrgebiet ging es in der Schweiz darum zu fragen, wer von wo nach wo Güter transportieren möchte. Erst danach hat man den Verlauf des Tunnelsystems entworfen. Ob Cargo Souterrain eine Erfolgsgeschichte wird, hängt aber auch davon ab, wie die Waren von den Hubs am Stadtrand oberirdisch in die Innenstadt geliefert werden können. Bisher gibt es hierfür in der Schweiz, wie auch in den anderen europäischen Ländern, keine ökonomisch und ökologisch abgestimmte City-Logistik. Für die sogenannte letzte Meile ist deshalb eine ausgeklügelte Lösung vorgesehen. Umweltfreundliche Fahrzeuge und in Zukunft auch unbemannte Transportmittel folgen einem optimierten Weg- und Zeitplan. Dank kleinen Transporteinheiten ist eine kontinuierliche Belieferung gewährleistet und die Abholung von Recycling und anderen Gütern wird bereits sinnvoll in die Strecken mit einkalkuliert. Schwertransporter haben die Möglichkeit, den Stadtverkehr zu meiden. Das Verkehrsnetz wird entlastet, Lärm- und CO2-Emissionen werden reduziert. Die Stadt Zürich hofft, auf diese Weise für den Personenverkehr wieder mehr Verkehrsfläche freimachen zu können. Die E-Fahrzeuge sollten vor allem in der Nacht und in Randzeiten fahren. Wenn das Projekt tatsächlich realisiert wird, wäre dies eine Revolution, meint der Chef des Tiefbau- und Entsorgungsamts Filippo Leutenegger. Wenn unbemannte Fahrzeuge mit kleineren Einheiten, mit tiefem Tempo und praktisch lautlos in den Straßen ihre Güter rumfahren können, wäre das natürlich eine Riesenentlastung. Wir haben ja in der letzten Zeit sehr viele Chancen gehabt, diese unbemannten Fahrzeuge zu sehen, zu testen, auch in Zürich. Sie sind natürlich noch nicht so weit entwickelt, dass man jetzt das serienreif produzieren kann. Aber ich glaube, man muss eben, wenn man in die Zukunft denkt, auch etwas anders denken. Man muss nicht immer die Leute versuchen umzuerziehen. Man muss nicht versuchen, die Infrastruktur immer neu zu erfinden, sondern man muss im Materialbereich, in der Technologie der Fahrzeuge mehr machen. Er hält das für besser, als die Kapazitäten auszubauen. Heute arbeitet jeder Spediteur nach der eigenen Auftragslage. Eine Zusammenarbeit steht nicht zur Debatte. Es geht schließlich ums Geschäft. Und zwar ums eigene, nicht um das der anderen. Wichtig sei, die Spediteure einzubinden, betont Beat Hirschi, Transportchef beim Einzelhandelskonzern Coop. Ich bin überzeugt, dass man da gemeinsam eine Lösung findet und finden muss. Weil wenn die Straßenlobby und wir als Cargo Souterrain nicht am gleichen Strick ziehen, dann kommt es zu einem Wettbewerb. Ich sehe da keinen Wettbewerb, sondern ich sehe eine Ergänzung. Man muss einfach miteinander reden, man muss das Gute mit dem vielleicht nicht Besseren, aber mit etwas anderem Guten kombinieren. Mit funktionierender City-Logistik könnte gerade Zürich umweltpolitisch einen großen Schritt nach vorn machen. Die Stadt würde als Wohnort interessanter und die Zersiedelung des Landes gestoppt. Das Problem ist nämlich, schon heute zieht es immer mehr Leute ins Stadtzentrum, doch es können kaum Häuser gebaut werden wegen des viel zu großen Verkehrsnetzes, das bis zu 40% der Stadtfläche belegt. Zudem versorgen sich viele Städte in den Einkaufszentren auf der grünen Wiese vor der Stadt mit den täglichen Waren, sagt Umweltexperte Rodewald. Und wenn das natürlich gelingen würde, mit einem CSD tatsächlich unterirdisch heranzubringen, dann können wir damit natürlich raumplanerisch einen großen Gewinn machen, indem wir wirklich konzentrieren die Tätigkeit von Wirtschaft und von Wohnen, um damit dann wirklich das Umland zu befreien. Und gleichzeitig eben diesen Unsinn, dass der Mensch irgendwie, weiß ich, wie viel Kilometer fahren muss, um zum Toilettenpapier zu kommen, oder? Dass man irgendwie das wieder zurückführt auf eine intelligente Weise. Also diese Nagelprobe müsste ein CSD-Konzept wirklich mitbringen. Bevor die Utopie kleiner Geschäfte in der Stadt, die die Fahrt auf die grüne Wiese vor der Stadt ersparen, Wirklichkeit wird, ist allerdings eine andere, noch wesentlichere Nagelprobe zu bestehen. Das Zustandekommen des sogenannten CST-Gesetzes in der Schweizer Bundesversammlung, dem Parlament. Dieses Gesetz, das den Tunnelbau grundsätzlich erst ermöglicht, muss aus planerischen Gründen bald kommen. Andernfalls bleibt Cargo Souterrain auf dem Papier. Die Frage ist, wie viele Gegner und Befürworter einander gegenüberstehen. Der Schweizerische Nutzfahrzeugverband ASTEC, er vertritt 4.400 Unternehmen, findet CST interessant, pocht jedoch auf den Ausbau der Straßen, um den Güterverkehr nicht noch mehr zu beeinträchtigen. Und er ist deshalb auch strikt dagegen, Cargo Souterrain mit öffentlichem Geld zu unterstützen. Damit wären wir beim eigentlichen Knackpunkt, der Finanzierung. Reto Scherli, der Sprecher der Schweizer Bundesbahn, die Mitglied im CST-Förderverein ist, befürchtet: Die höchste Hürde ist sicher die Finanzierung. Und wenn es um Infrastruktur geht, dann ist das in der Schweiz auch immer so. Das sind Steuergelder. Da ist der Bund und die Kantone sind da gefragt. Aber die Zeichen stehen da natürlich nicht sehr gut, dass da viel Geld übrig wäre für ein solches Projekt. Da müsste eine private Finanzierung im Vordergrund stehen. Weil es sich um ein Projekt aus der Wirtschaft für die Wirtschaft handelt. Dieser Logik folgend hat Cargo Souterrain von Anfang an ganz auf private Investoren gesetzt. Jetzt manövriert dieser Ansatz das Projekt möglicherweise in eine Sackgasse. Denn ob sich allein für die 3,5 Milliarden Franken, die ersten 67 Kilometer kosten sollen, genug Investoren finden, ist bisher unklar. Schon die Machbarkeitsstudie bedurfte eines größeren Kraftakts als geplant, ehe das Geld dafür zusammen war. Logistikexperte Stölzle verweist auf den neuen Gotthard-Basistunnel und fragt, hätte dessen feierliche Eröffnung auch auf den 1. Juni 2016 gelegt werden können, wenn er privat finanziert worden wäre? Undenkbar. Und deswegen verstehe ich auch keinen einzigen politischen Vertreter, der meint, das sei jetzt weiter von privater Hand zu finanzieren. Das ist ein völliger Irrglaube und es widerspricht allen bisherigen Paradigmen der Verkehrsinfrastrukturplanung und Realisierung. Und das ist aus meiner Sicht der größte Risikofaktor. Es ist nicht die Technik, es ist nicht die Akzeptanz, es sind nicht die klassischen Fronten innerhalb der Logistikbranche, es ist die Finanzierung und damit auch ganz klar die Rolle des Staates darin. Der Chef des Fördervereins Cargo Souterrain Sutterlüthi spricht von einem Henne-Ei-Problem. Das heißt, das Gesetz brauchen die Investoren, um Sicherheit zu haben. Und auf der anderen Seite will der Gesetzgeber wissen, wer investiert. Also müssen wir das so auf die Reihe kriegen, dass wir die Absichten für Investoren soweit klar auf dem Tisch haben, wenn das Gesetz in die Beratungen ins Parlament kommt, dass die wissen, jawohl, das sind die und die. Und auf der anderen Seite, dass die Investoren, wenn sie tatsächlich Geld in die Hand nehmen, wissen, jawohl, jetzt hat der Bund dieses Gesetz genehmigt und wir können auf dieser legalen Basis arbeiten. Kurz gesagt, ohne Gesetz kein Geld, ohne Geld kein Gesetz. Sutterlüthi hat also oberirdisch noch alle Hände voll zu tun, ehe das Jahrhundertprojekt unterirdisch Gestalt annimmt. SBB-Sprecher Scherli hält nüchtern fest. Auch in der reichen Schweiz wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.